7:17 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Mindestlohn, Vermögenssteuer, höhere Sätze bei Hartz IV, strenge Regulierung der Finanzmärkte, Forderungen der Linkspartei, die die Delegierten auf dem Parteitag an diesem Wochenende in Berlin in erstaunlicher Einmütigkeit beschlossen haben. Wir verweigern uns nicht einer Regierungszusammenarbeit. Wir verweigern uns nicht der Zusammenarbeit einer linken Mehrheit im Deutschen Bundestag. Es ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die den törichten Beschluss gefasst hat, nicht mit uns zusammenzuarbeiten und damit ihr eigenes Programm in den Mülleimer geworfen hat. Also noch einmal Oskar Lafontaine. Forderungen der Linkspartei, die viele Stammwähler auch mit der SPD verbinden, vor allem mit dem linken Flügel der SPD. Wie weit sind die beiden Parteien also wirklich voneinander entfernt? Denn nach wie vor gilt der Beschluss für die Sozialdemokraten auf Bundesebene keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Darüber sprechen wollen wir nun mit Ralf Stegner, SPD-Partei- und Fraktionschef in Schleswig-Holstein. Guten Morgen. Moin, Herr Müller. Herr Stegner, ist Oskar Lafontaine immer noch ein richtiger Sozialdemokrat? Nein, Oskar Lafontaine hat ja sich entschlossen, den Parteivorsitz einfach so hinzuwerfen. Und er ist immer ein guter Redner gewesen und flotte Sprüche hatte der immer drauf, aber hat seine Position in seinem Leben relativ häufig geändert. Und insofern höre ich das ein oder andere, was er zu diesem Thema sagt, aber er äußert sich auch zu ganz anderen Themen und insgesamt ist hinter den Worten bei der Linkspartei nicht besonders viel an vernünftigen Taten oder pragmatischen Handeln zu erkennen. Was haben Sie denn bei der Linkspartei erkannt, was deckungsgleich ist mit den Sozialdemokraten? Ach, manche Forderungen gehen natürlich in eine ähnliche Richtung, also dass wir für eine stärkere Kontrolle der Finanzmärkte sind, das ist zutreffend und das wird dann hier von jemandem, der in der Opposition ist, noch ein bisschen radikaler formuliert. Die Behauptung, dass manche Parteien wie eben die SPD da gar nicht wirklich dagegen seien, die ist ja falsch. Richtig ist, dass in den letzten Jahren wir Entwicklungen haben, wo wir gesehen haben, dass die ganze Dinge mit Privatisierung, Liberalisierung, Deregulierung eine Entwicklung genommen haben, wo wir die größte Wirtschafts- und Finanzkrise bekommen haben in der Geschichte unserer Republik. Und ich will auch nicht bestreiten, dass die SPD sich teilweise auch auf Kompromisse hat einlassen müssen, auch im Bundesrat, von denen wir heute sagen müssen, das ist nicht gut gewesen, dass man auf Union und FDP hat so zugehen müssen. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, die Reden sind das eine. Richtige Maßnahmen zur Finanzkontrolle, die kommen von der SPD, von Peer Steinbrück, die hat Gerd Schröder und Glenn Eagles angefangen und vieles andere mehr, wohingegen Oskar Lafontaine, der als Finanzminister das ja hätte tun können, nur ein knappes Jahr ausgehalten hat und dann die Flucht ergriffen hat. Also er hatte ja nicht, Herr Stegner, er hatte ja nicht allzu viel Zeit, Oskar Lafontaine, als Finanzminister. Wollen wir nicht über die Rücktritte oder über die Gründe dann dementsprechend spekulieren? Hätte die SPD aber damals auf Lafontaine gehört in puncto Finanzmärkte, dann wäre es vielleicht nicht so schnell schlimm gekommen. Also ich bin so ein bisschen skeptisch gegenüber den ganzen Alles- und Besserwissern. Also Oskar Lafontaine hatte die Wahl, im Amt zu bleiben und zu versuchen, das, was er jetzt sagt, dass es richtig sei, durchzusetzen. Er hat lieber die Flucht ergriffen, sich vor der Verantwortung gedrückt. Und deswegen ist es dann billig, solche Kritik zu erheben. Nochmal, als Oppositionspartei kann man natürlich radikaler formulieren. Als Regierungspartei trägt man auch Verantwortung. Die Menschen können sich für starke Sprüche wenig kaufen, sondern sie erwarten, dass im praktischen Regierungshandeln was passiert. Und da muss ich sagen, gibt es Gebiete, wo die Linkspartei inhaltlich nicht sonderlich viel zu bieten hat. Ist die SPD jetzt eine Anti-Linkspartei oder vor allem auch eine Anti-Lafontaine-Partei? Nein, davon halte ich überhaupt nichts. Die SPD ist die älteste deutsche Volkspartei, sie ist eine demokratische Partei und ich bin immer dagegen gewesen, dass wir uns an anderen Parteien orientieren, schon gleich gar nicht an kleinen. Ich sage aber auch, links von uns bedarf es keiner Partei mit einem starken sozialen Profil, wenn wir hingehen und sagen, wir setzen uns für Gerechtigkeit ein, in jeder Disziplin, als Maßstab, als Kompass, dann bleibt die Linkspartei klein. Sie können das übrigens bei meinem eigenen Landesverband in Schleswig-Holstein besichtigen. Da kommt die Linkspartei überhaupt nicht hoch und vermutlich auch nicht in den Landtag. Das hat auch was mit unserem Profil zu tun. Also wir richten uns nicht aus an anderen Parteien, dass die Freundschaft mit Oskar Lafontaine nicht mehr besonders ausgeprägt ist, so wie er umgegangen ist mit dem Erbe von Willy Brandt, das darf allerdings niemand wollen. Herr Stegner, blicken wir einmal auf die einzelnen Punkte. Sie haben eben Regulierung der Finanzmärkte angesprochen, da sagen Sie ganz klar, naja gut, so falsch liegen die Linken dabei nicht. Reden wir über die Reichensteuer, Börsenumsatzsteuer, Mindestlohn. Das fordern die Linken, das fordert auch die SPD, wenn wir das richtig in Erinnerung haben. Das ist richtig, aber wir können das ja nicht nach dem Motto machen, schneller, höher, weiter, so wie bei den Olympischen Spielen. Die Linkspartei, die nimmt die Dinge, die in unserem Programm drin sind, in unserem Wahlprogramm und packt immer noch ein bisschen drauf, kümmert sich übrigens überhaupt nicht darum, wer das alles bezahlen soll. Und in Teilbereichen, muss ich sogar sagen, sind die Leute, die die Linkspartei angeblich vertritt, nämlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, diejenigen, die dann dafür die Zeche zu zahlen hätten. Aber die Börsenumsatzsteuer wollen, ist richtig. dass wir den Spitzensteuersatz erhöhen wollen, um einen Bildungssoli zu haben, der die notwendigen Anstrengungen für Bildung finanziert, ist auch richtig. Aber nur weil andere Parteien sagen, das wollen wir auch und davon noch ein bisschen mehr, werden die Dinge ja nicht besser. Und ich sage mal, das mit dem Mindestlohn, 10 Euro Mindestlohn für alle zu fordern, ich meine, das kann nun wirklich jeder. Wer die Realitäten in Deutschland kennt, der weiß, dass wir einen großen Weg zu gehen haben, um zu tariflichen Mindestlöhnen zu kommen. Da und zum Teil haben wir da ganz niedrige. Und da hinzubekommen, dass wir wenigstens einen gesetzlichen Mindestlohn bekommen von 7,50 Euro als untere Grenze, was die Forderung ja auch der SPD ist, das ist schon schwierig genug. Und da ist natürlich billig, sich hinzustellen, zu sagen, wir wollen 10 oder 15 oder 20. Nun sind das Zahlen, das sind Details. Das heißt, von der Politik Stoßrichtung her könnte man sich aber darauf einigen. Vielleicht bei 8,50 in der Mitte. Nein, ich glaube, wir haben hier nicht Verhandlungen mit der Linkspartei zu führen. Die ist gar nicht in der Situation, dass sie mitgestalten kann. Unsere Verhandlungen müssen wir führen mit der Union. Da ist die Hauptauseinandersetzung und die Linkspartei spielt im Deutschen Bundestag eben ihre Rolle als Opposition. Sie redet viel und man konnte ja bei dem Wochenendparteitag bei denen auch sehen, dass auch da ja viele Formelkompromisse sind. Die haben den Lafontaine-Kurs eigentlich längst satt in der Partei, wie man mitkriegen kann, auch diese autoritäre Form der Führung. Und insofern sind die vielen Dinge ja auch mit sich selbst. Können Sie so selbstbewusst über die Linkspartei reden, weil Sie, Herr Stegner, sicher sind, dass die SPD niemals die Linkspartei brauchen wird? Nein, aber wir haben eine, glaube ich, richtige Vereinbarung getroffen, dass wir gesagt haben, bei dieser Bundestagswahl, mitten in der Wirtschafts- und Finanzkrise, da kann man nicht mit einer Partei paktieren, die überhaupt nicht regierungsfähig ist, die kein Verhältnis zur Europäischen Union hat, wie man ja erkennen kann. Die Leute verlassen die Partei, die für einen vernünftigen Kurs da sind, die keine vernünftige Position in der Außenpolitik hat, was eine große Unsicherheit bedeuten würde. Und die natürlich auch keine richtigen Antworten darauf hat, wie man unsere Sozialsysteme vernünftig weiterentwickelt. Denn schauen Sie, der Grundgedanke, den die SPD ja hatte, zu sagen, wir wollen nicht über die Höhe von Sozialtransfers reden, sondern wir wollen, dass möglichst wenig Menschen Sozialtransfers brauchen. Die, die welche brauchen, sollen ordentliche kriegen. Aber Freiheit heißt für uns nicht hohe Sozialtransfers, sondern möglichst, dass jeder eine Chance bekommt auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ja mit einer Partei, die ausschließlich darüber redet, wie hoch die Sozialbeiträge sind, nicht zu machen. Nein, also was man irgendwann mal und wen man irgendwann mal braucht, das weiß man heute nicht. Klar ist nur, wir wollen in diesem Jahr jedenfalls nichts mit dieser Partei zusammenarbeiten, weil sie nicht regierungsfähig ist. Herr Stegner, und alles andere kann sich finden. Herr Stegner, reden wir nochmal über die drei Punkte. Ich wiederhole sie nochmal. Reichensteuer, Börsenumsatzsteuer, Mindestlohn. Das sind drei Punkte, wo es ja zumindest von der Grundaussage her eine Deckungsgleichheit gibt zwischen der Linkspartei und der SPD. Die gibt es auf keinen Fall mit den Grünen und der FDP. Aber das sind genau die Parteien, mit denen Sie zusammenarbeiten wollen. Sind Sie noch realistisch? Das ist doch gar nicht wahr. Also ich kann Ihnen ohne Schwierigkeiten auch drei Punkte nennen aus dem Programm der CDU, die ich richtig finde, und bei den Grünen allemal. Und Sie werden lachen, auch bei der FDP würde mir das gelingen. Wenn wir über die Innen- und Rechtspolitik zum Beispiel sprechen, wenn wir über die Außenpolitik sprechen. Also Sie finden in jedem Programm von demokratischen Parteien Übereinstimmung. Aber Sie können doch nicht mit einer Partei, die eigentlich kein wirkliches Programm hat und in wesentlichen Fragen, und Deutschland ist mit 82 Millionen ja nicht irgendwer in Europa, doch nicht mit einer Chaostruppe zusammenarbeiten, die in dieser Hinsicht überhaupt kein konsistentes Programm hat. Dass die teilweise Forderungen haben, die wir auch teilen, das ist ja richtig. Viele sind ja auch aus der SPD leider dahin gegangen und manche leider auch aus den Gewerkschaften. Aber trotzdem muss die Linkspartei erstmal zeigen, dass sie auf Bundesebene regierungsfähig ist. Das ist eine Aussage für 2009, nicht für die nächsten 20 Jahre. Das kann sich ja ändern, hat sich auch bei anderen Parteien. Und für die Landesebene gilt das ohnehin nicht? Für die Landesebene gilt das ohnehin nicht, aber auch da sage ich Ihnen, bevorzuge ich eine Partei mit einem Profil wie bei der schleswig-holsteinischen SPD. Wir wollen keine Partei links von uns im Landtag haben. Ich glaube, das wird uns auch gelingen. Und andersrum muss man gucken. Der Wähler entscheidet ja zunächst mal bei den Wahlen. Und dann muss man sehen, mit wem kann man am meisten von dem umsetzen, was man seinen Wählern versprochen hat. Und da bin ich dagegen, das zu diktieren, mit wem man das tut. Und im Übrigen sind die Parteien in ihren Landesverbänden ja ganz unterschiedlich. Auch da gibt es bei der Linkspartei Pragmatiker, Gewerkschafter, aber eben auch zum Teil Leute, die mit praktischer Politik überhaupt nichts am Hut haben. Schauen wir bei dieser Gelegenheit, Ralf Stegner, auf Kiel, Krisensitzung der Großen Koalition gestern. Da hat die SPD, so haben wir das gelesen, auch in unseren Beiträgen und Berichten heute gehört, mitgestimmt bei der Sache, dass 10% des Personals im öffentlichen Dienst abgebaut werden kann. Das gilt freilich nicht mit der Linkspartei, aber warum macht die SPD damit? Naja, wir haben uns bei einer wirklich verheerenden Haushaltssituation, die wir haben, Wirtschafts- und Finanzkrise, leider auch einer sehr unzureichenden Regelung was Schuldenhilfen angeht, bei der Föderalismuskommission darauf einlassen müssen, dass wir runter müssen mit den Kosten. Und weil die SPD hier dabei zum Regierungsbündnis, haben wir der Union glasklar gesagt, das geht bei uns aber nicht im Polizei- und Justizvollzug, das geht nicht bei den Lehrern, denn wir haben nicht zu viele Lehrer und wir sind auch nicht bereit, Mitbestimmungen zu verändern oder betriebsbedingte Kündigungen zu machen. Aber dass wir in der Verwaltung insgesamt abbauen müssen, das hat die SPD sogar schärfer gesagt als die Union. Wir wollten eine Verwaltungsreform machen, die deutlich über das hinausgeht, was die Union zugelassen hat, die ein bisschen Angst vor ihren eigenen Funktionären hat. Nein, unter diesen Konstellationen war das zwar schwierig, aber wir haben uns in den wesentlichen Fragen behauptet. Und da, wo Streit ist, zum Beispiel bei der Frage, ob man die Kindergärten beitragsfrei macht, wie die SPD das will, oder ob man wie CDU und FDP den Menschen Steuersenkung verspricht, die Milliarden kosten, aber die besser verdienen entlastet, da wird der nächste Wahlkampf drüber entscheiden. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass unser Kurs, nämlich keine Bildungsbarrieren, weder bei der Kindertagesstätte noch beim Studium, dass der dann, wenn wir nächstes Jahr wählen, im Mai Zustimmung finden wird. Okay, aber bei der Verwaltung macht die SPD mit beim Personalabbau. Das ist genauso wie die großen Konzerne. Die machen das im Moment auch. Nein, wir haben in der Verwaltung teilweise zu viel. Wir schränken die Mitbestimmung nicht ein. Wir werden gemeinsam mit den Gewerkschaften darüber reden. Ich habe morgen ein Gespräch mit den Gewerkschaften in Kiel, wie wir das ausgestalten. Und das funktioniert dann eben nicht nach dem Motto, wie das die Konzerne machen, die Leute auf die Straße setzt im Übrigen und dann zum Staat ankommt und Hilfen haben will. Da gibt es einen großen Unterschied. Und ich muss auch sagen, die Privatisierungswelle, die es gegeben hat, die wird es mit der SPD weiter nicht geben. Wir privatisieren unser Universitätsklinikum nicht, was der größte Arbeitgeber in Schleswig-Holstein ist. Und auch in anderen Fragen werden wir uns nicht dazu bringen lassen, Dinge mitzumachen, die gegen die Interessen der Beschäftigten sind. Aber dass wir runter müssen von den Schulden, das ist doch gar keine Frage, denn wir brauchen Spielräume, um was für Kinderbetreuung, um was für Bildung, um was für Klimaschutz zu machen. Die muss man sich wieder erstreiten. Und manches, was wir in der Verwaltung haben, ist auch zu viel. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Herr Stingner. Es muss nicht alles reguliert werden im Bildungsbereich. Die Schulen können auch eigenständiger werden. Herr Stingner, wir stehen hier im Deutschlandfunk kurz vor den Nachrichten. Vielen Dank für das Gespräch. Ralf Stegner, SPD-Partei und Fraktionschef in Schleswig-Holstein. Gerne.